Abschnitt 4 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Wittow. Abschnitt 4. Die Freundschaft. An meine Schwester. In der Grafschaft Bentheim, 1748 im Junius. Du fragst mich, Werteste, was wahre Freundschaft sei? Mit Recht missbilligst du so manche Schmeichelei. Der gibt ihr ein Gewand, geflickt mit lauter Zungen, der schildert sie zu wild, der lächerlich gezwungen. Für Krüge wird sie hier, für Höfe da gedungen. Die Tugend ist die Kraft, dem Guten treu zu sein. Der Trieb für andrer Wohl ist Freundschaft insgemein. Je mehr Rechtschaffenheit und Großmut uns gelüstet, je mehr wird unser Herz zur Freundschaft ausgerüstet. Wenn sie, nach Art des Nils, die Hülfe weit verschenkt und so, wie die Natur, aus tausend Brüsten drängt, so sieht sie fürstlich aus und kann an Stärke reichen, dem Biedermann an Huld, an Macht Tyrannen gleichen. Doch sieht sie mehrenteils sich nicht so weit herum, vertauscht nur Herz um Herz und mehrt ihr Eigentum und schießet wenige, jedoch aus stärkere Sprossen, wie Wasser stärker treibt, in Ufern eingeschlossen. Bei Freundschaft wird genau nur der und der geliebt, da Menschenliebe sich Nationen übergibt. Hier schenkt man ungefragt und tauscht dort die Gaben, doch Tugend muss, wie dort, auch hier die Kasse haben. Vergebens äugelt der, der noch in Freveln steckt, auf Freundschaft, die sein Herz nicht eins im Traume schmeckt. Wer selber sich nicht scheut, feindselig zu betrüben, ein Hasser eigenes Heils, der könnte Fremde lieben? Der Eigennützige, der sich allein gefällt, der Igel fremdes Bluts und Mittelpunkt der Welt, verwirft die Zärtlichkeit als lächerlich und eitel, das Herz, wonach er greift, ist Gold in vollen Beuteln. Er kollert, wenn er gibt, von nichts als teurer Zeit, und predigt, zinst man ihm von eigner Ehrlichkeit. Doch fiel ein Sack mit Geld, du würdest nicht ersticken, er scheuchte dich davon und wagte seinen Rücken. Wem Treue durch den Wein erzeugt im Munde sitzt, wem schnelle Leidenschaft das leichte Blut erhitzt, der lässt sein hurtig Schwert von warmer Liebe sprechen, der Freunde Leumund selbst durch eigenen Tod zu rächen. Denn gleiche Lebensart, ein Mut wie Stahl und Erz, und wenn's am Trinken geht, ein gleichgesinntes Herz. Befiehlt ihm Helfen an, in Lobe Knecht und Ammen, so läuft auch Fabelvieh auf Raub getreu zusammen. Noch Katlininens Schar empfindt, wie Freundschaft tut, mit Blut vermischter Wein bezeugt die Mörderwut. So schnell das Stroh sich zünd, so schnell wird es verbrennen, Untugend schloss den Bund, und Laster wird ihn trennen. Das gottgeweihte Herz auch ganz für andere Wein und doch auch gleich besorgt für seine Wohlfahrt sein, von Eigenheit befreit, mit tätigem Bemühen, was jeder Gutes hat, in eins zusammenziehen. Ihr Tugendaffen seht, das ist der Freunde Pflicht, nur Worte plaudert ihr, Begriffe kennt ihr nicht. Die Seltenen lediglich, die so Verträge schließen, sind fähig, jeden Reiz der Freundschaft zu genießen. Kein Tag erscheint, der nicht ein neues Gut erzeugt, wie jede Kenntnis wächst und jede Tugend steigt, so mehren sich zugleich auf Wert gesetzte Gaben, was oft ergötzen soll, das muss auch Anwachs haben. Hier tobt nicht allzu oft des Krames volle Wut, in dem des Freudes Trost den Folgen Einhalt tut. Und wenn auch beide mal ein hartes Los ertrügen, so gibt das Beispiel Kraft und Beileid gar Vergnügen. Der reinste Widerhall ist eines Freunds Bemühen. So gibt im Opernsaal im prächtigen Berlin das Echo jeden Laut der wunderbaren Lieder dem Caricini ganz zu seiner Wonne wieder. Das heißt für Nutzen stark und Freude stark vereint, dergleichen Echo, nun ist jeder wahre Freund. Wenn viele Treffliche für uns sich so bekennen, das selbst ist Tugend schon, nicht bloßes Glück zu nennen. So nichts, wie Freundschaft ist der Hülfe zugetan, Doch nimmt sie Tugend stets nicht zur Gefährtin an. So wird die Freude leicht wie Sommerlaub zerstieben, dann hasst man morgen oft, was wir noch heute lieben. Doch Werte, wenn sie dir, so wie sie dir gefällt, so höre, wie sie gar zum Kriege sich gesellt, dann lernst du, Lehren sind die Früchte der Geschichten, nur alles müsse sich nach seinem Maße richten. Ihr huldigte gewiß kein ungemeiners Paar, als unter Feinden einst vor Bommels Mauren war. Das ist ein lieber Ort, der wenigstens vor Segen zur Ehre mich verbindt, von unsers Vaters wegen. Hier kam ein Brüderpaar, als Feinde nah zu stehen, das immer sich gesucht und nimmer sich gesehen. Als Kinder hieß der Krieg, sie fern vom Tagus eilen, auch Feinde sammelt Krieg, um Freunde zu verteilen. Mit einmal nimmt der Mut Hernando Diaz ein, so hebt die welke Saat, der feuchte Sonnenschein. Als jemand ohngefähr den jüngern Bruder kennte, Enchiso, der sich von der Mutterseite nennte. So freut der Schiffer sich, der ohne Nadel irrt, wenn er den Feuerturm auf einmal inne wird. Er könnte, jüngst vor Angst, aus Freude nur erstarren, die Segel spannt die Luft und lässt die Seile knarren. Der Name wird so froh, von Diaz aufgespürt, der trennte sonst, die nun sein Laut zusammenführt, er findet, den er sucht und hat ihn nur gefunden. Wie blitzt ihr Blut durchs Herz, von aller Furcht entbunden. Das Blut, das schmelzend schnell sich ineinander goss, so wie von Anfang es durch eine Mutter floss. Geschwister mögen sich mit Kains Härte zanken, das innere tadelt sich empörende Gedanken. Geliebte, frage nicht, was dieses Paar empfand, dein Herz belehre hier den fragenden Verstand. Die Künste können nicht, was das Gefühl ergründen, und wer erzählen will, der muß Gemach empfinden. Die Sprachen reichen auch bis in das Innere nicht, wie selten ist ein Mund, der aus dem Herzen spricht. Nur Schweigen öffnet oft Gedanken eine Pforte, und prahlende Vernunft gebrauche leere Worte. Verstummend, ganz Gefühl, umfassten beide sich, bis in des einen Geist des andern Seele wich. So fühlte Nisus kaum, den Maro nur erdachte, als dies beglückte Paar nicht zween, nur einen machte. Wie herzend standen sie, wie brüderlich vereint, dass eine Trennung, ach, nur höchstens möglich scheint. Da blitzt die Kugel an, vom Tode laut beschworen, der Freundschaft schon zerreißt, vereint sie zu durchbohren. Sie fallen unzertrennt, wie fest am Rumpfe Rumpf, und Eintracht für die List, so jauchzend in Triumph. Die Lüge, dass sich nie wahrhaftig Freunde lieben, ist ungebührlich, arg französisch übertrieben. So treffend ist es wahr, dass wie der größten Not, auch so der schönsten Lust, der Wechsel folgt und droht. Der Unbestand ergreift zu starke Leidenschaften, und keine Dauer kann an großer Freude haften. Doch schleicht die Eigensinn und kalte Sitte nach, dass der umwölkte Geist kein Herz erringen mag. So sei so mehr dein Freund und zeuch den Rest der Triebe, die dein Geschick verdrängt zur allgemeinen Liebe. Ich spräche, Werteste, so trüben Leuten zu, die nicht so liebreich sind, so liebenswert wie du. Du kannst die Freundschaft schon an unserer Smithin krönen, begrüße sie von mir, die Zierde weiser Schönen. Ende von Abschnitt 4.